Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 21. Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, und weil Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott. Gott segne dieses Wort. Sündenfrei und rein. In diesem Bibeltext hier aus dem 1. Petrusbrief lernen wir mehr, was es bedeutet, sündenfrei und rein zu sein. Und wichtig ist hier, dass wir verstehen, dass wir eben durch Christus, ja, sind wir zum Glauben an Gott gekommen. Durch Christus, ja. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, denn nur unser Jesus Christus ist vollkommen sündenfrei und rein. Warum? Weil Jesus durch den Heiligen Geist gezeugt wurde und eben somit sündenfrei und rein geboren wurde, in die Welt gekommen ist und eben gestorben ist für uns am Kreuz, sodass wir eben nicht den Preis bezahlen müssen für jede kleine Sünde, denn er ist ja für uns alle unsere Sünden gestorben und das wurde eben bestätigt, dass das eben vor Gott gilt durch seine Wiederauferstehung. Ja? Und wichtig ist zu verstehen, dass wir sündenfrei und rein selber in einer Kraft erstmal, dass wir nichts tun können außerhalb von Jesus Christus, um sündenfrei und rein zu werden. Ich wiederhole nochmal, wir können nicht durch irgendwelche guten Taten sündenfrei und rein werden. Aber wir, die wir uns Jesus Christus zuwenden, können kommen zu ihm als reuige Sünder. Ja? Das heißt, wir wenden uns von der Sünde ab und wenden uns Jesus Christus zu. Und er hilft uns dann, sündenfrei und rein in unserem Leben das zu bewerkstelligen, was wir selber nicht tun können. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist ein Prozess, das ist ein Vorgang. Zeitlebens wird das wohl nicht so sein, dass wir sündenfrei und rein sind, denn Jesus ist Jesus, Jesus Christus ist Jesus Christus, wir sind wir, wir sind geborene Sünder. Ja, wir können also nicht sündenfrei und rein sein. Das heißt nun nicht eben, dass wir uns der Sünde zuwenden, sondern abwenden, aber das geht auch nur in und durch unsere Beziehung zu Jesus Christus und vor allem unser Verständnis, dass wir dass wir geborene Sünder sind. Ja, und wir sehen dann hier, dass eben unser Glaube und unsere Hoffnung, wenn wir unseren Glauben und unsere Hoffnung auf Gott setzen, dann ist das sind wir auf dem richtigen Wege und Jesus Christus hilft uns, dann in unserem Glauben zu wachsen. Ja, also es ist unser Leben in Heiligkeit hier, wie Petrus das beschreibt. Lest mal durch den ganzen Petrusbrief, den ersten, auch den zweiten Petrusbrief im Neuen Testament und schaut mal, was er dann sagt, eben über was es nun auf sich hat, sich von der Sünde abzuwenden und wie Jesus Christus uns da auch hilft. Ja, das ist also sehr, sehr praktisch, sehr, sehr viel praktische Hinweise und Anweisungen, wo wir gut daran tun, diesen zu folgen. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass du für uns sündenfrei und rein bist und wir in unserer persönlichen Beziehung mit dir als reuige Sünder uns abwenden von der Sünde und du uns hilfst, dass wir dich imitieren können und vor allem, dass wir uns diese Wahrheiten der Bibel zu Herzen nehmen können und dass wir verstehen, dass es nicht irgendwie in unserer eigenen Kraft etwas ist, was uns irgendwie Reinheit bringt oder dass du uns mehr liebst oder weniger, dass wir in eigener Kraft außer dir nichts tun können. Und wir können, also es ist egal, wie schlau wir sind oder dass wir nicht schlau sind oder dass wir intellektuell sind oder nicht intellektuell oder dass wir nun, wie auch immer, Theologie irgendwie, ja, durch Theologie, dass wir dann besser, eine bessere Position mit dir haben. Nein, es geht darum, es geht ums Herz. Es ist eine Herzensangelegenheit und du interessierst dich für unsere Herzen und hilfst uns mit deinem Herz, unserem Herz dir zuzuwenden und, es, und dass du, dass wir unsere Herzen dir ausschütten können und uns, dass wir wachsen können, von deinem Herz zu unserem Herz und dich imitieren können. Und das ist ein Segen, wofür wir dankbar sind. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denk immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.